Nach und nach verwandelt sich der zerlumpte Jude in den Besitzer sämtlicher Getreidevorräte der Bauern und fängt größere Spekulationen an. Außerdem hat der Schankjude noch eine andere Bedeutung für den Handel. Ihm ist nämlich die Überwachung seines Gutsherrn, Pan, anvertraut. Sein scharfes Auge sieht alles, was auf dem herrschaftlichen Hofe vorgeht. Durch das von ihm durch Branntwein bestochene Gesinde erfährt er alles, was in dem herrschaftlichen Hause geschieht. Wenn ein Getreidemäkler auf ein Gut kommt, so kehrt er stets zuerst in der Schenke ein, um sich zu orientieren, und begibt sich dann erst zum Pan. Mag er nun mit demselben ein Geschäft abgeschlossen haben oder nicht, so wird er doch jedenfalls vor seiner Abreise wieder in der Schenke vorsprechen und dort dem Kortschmar unter dem Cherim das Versprechen abnehmen, seine Interessen zu überwachen. Wenn der Pan mit dem Mäkler über den Preis nicht einig geworden ist, so kann er sicher sein, dass kein zweiter Käufer mehr erscheinen wird, denn da, wo ein Jude zu handeln angefangen und den Cherim auferlegt hat, kommt nie ein anderer Jude mehr hin. Der Gutsbesitzer, der unter solcher Kontrolle steht, kann überzeugt sein, dass jeder neu erscheinende Käufer von dem ersten geschickt ist und wird sich endlich genötigt sehen, billiger zu verkaufen, als ihm anfangs geboten war. Versucht er aber, das Getreide in der nächsten Stadt zu verkaufen, so wissen alle dortigen Juden schon, wer bei ihm gewesen und was man ihm geboten hat, und stellen demgemäß ihre Preise. Das Mäklerunwesen hat sich im jüdischen Handel so fest eingewurzelt, dass die Mäkler selbst dann ihre Provision erhalten, wenn ein Geschäft ohne sie abgeschlossen ist. Die Zahl der christlichen Kaufleute in Westrussland ist nicht groß und die Geschäfte, welche sie machen, sind von keiner Bedeutung. Die russischen Kaufleute handeln entweder mit Waren, die sie von dem Jahrmarkt zu Nischni oder aus Moskau bezogen haben, oder mit ausländischen Weinen. Der ganze lokale Handel befindet sich ausschließlich in den Händen der Juden. Ohne ihre Beteiligung wird kein Geschäft gemacht. Alle Märkte, Jahrmärkte und Basare sind von Juden überschwemmt, die sich mit bewundernswürdiger Geschicklichkeit der Käufer zu bemächtigen wissen. Ein solcher Monopolismus der Juden, der sie von anderen Beschäftigungen abhält, muss einen höchst nachteiligen Einfluss auf den Wohlstand des Landes ausüben. Juden halten in ihren Händen die ganze landwirtschaftliche Industrie, geben ihr eine naturwidrige Entwicklung, und indem sie alle ihre Geschäfte von sich abhängig machen, bestimmen sie die Preise, die immer niedriger als der reelle Wert der Ware sind. Infolgedessen entwickelt sich die lokale Industrie nur sehr langsam, und der für seine Arbeit schlecht bezahlte Landmann hat eben nur so viel, um sein Leben fristen zu können. Andererseits hat die beständig zunehmende Bevölkerung bei der nur langsamen Entwicklung der Industrie des Landes das Gleichgewicht zwischen den Produzenten und den Kaufleuten fast ganz erschüttert. Jede Ware muss, ehe sie zum Konsumenten gelangt, erst durch viele andere Hände gehen, sodass sie bedeutend verteuert wird. Dies führt aber zu einer außerordentlichen Zersplitterung des Handels und der Kapitalien, und es wäre daher im Interesse des ganzen Landes höchst wünschenswert, wenn ein Machtwort der Regierung den Juden nur an einigen Orten wie Berditschew, Bjelala, Zerkow, Balta, Kamenz, Podolsk zu handeln erlauben würde. Russland im 19. Jahrhundert, Seiten 181 und folgende, Berlin 1875. Den vorstehenden Urteilen möge noch ein neueres hinzugefügt sein, welches dartut, dass sich die russischen Juden inzwischen nicht zu ihrem Vorteil verändert haben. Es stammt aus dem Jahre 1903, also aus der Zeit vor dem russisch-japanischen Kriege und der russischen Revolution. Es zeigt aber, dass damals schon der Jude überall der Schürer der Revolution war. Anlässlich der Judenkrawalle in Homel wendete sich eine jüdische Abordnung an den Gouverneur von Mohilev, um ihre Beschwerden vorzubringen. Die Antwort des Gouverneurs entnehmen wir einer ganz unverfänglichen Quelle, nämlich der jüdischen Frankfurter Zeitung. Der Gouverneur von Mohilev erwiderte einer jüdischen Abordnung: »Mir tun die unglücklichen, unschuldigen Opfer sehr leid, denn gelitten haben eben nur Unschuldige und Arme. Woher kommt aber eine solche Erbitterung einer Bevölkerungsgruppe der anderen gegenüber, die eine andere Konfession bekennt? In Russland existiert eine vollkommene Religionsduldung. Das wissen die Juden selbst am besten. Die Ursachen der letzten Ereignisse müssen viel tiefer gesucht werden. Ich kenne das Mohileva-Gouvernement seit 25 Jahren. Früher waren die Juden ganz treue Untertanen, nahmen an keinen politischen Bewegungen teil und da war keine Rede von Krawallen. Die Krawalle, die in den 80er Jahren stattgefunden haben, trugen einen ganz anderen Charakter. Sie waren eine Folge des jüdischen Joches, unter welchem die christliche Bevölkerung seufzt. Jetzt aber ist alles ganz anders geworden. Jetzt treten die Juden als Leiter und Redelsführer bei sämtlichen regierungsfeindlichen Bewegungen hervor. Der ganze Bund und die gesamte Sozialdemokratie bestehen nur aus Juden. Allerdings kommen in diesen Bewegungen auch Leute anderer Religionsbekenntnisse vor, aber die letzteren sind nur die Aufgehetzten, die Aufhetzer sind aber nur Juden. In den Gymnasien verderben die jüdischen Schüler die Jugend, an den Universitäten werden alle verbotenen Zusammenkünfte nur von Juden veranstaltet. Überhaupt sind die Juden jetzt sehr frech und ungehorsam, sie haben jede Achtung vor der Regierungsgewalt verloren. Seht euch nur einmal um. Die niedrige Polizei hat jetzt gar keine Gewalt, man will dieselbe gar nicht anerkennen. Immer und überall äußern die Juden ihre vollkommene Missachtung und Unduldsamkeit gegenüber den Christen. Da, meine Herren, liegen die Ursachen. Ihr selbst seid an alledem Geschehenen schuldig. Die Regierung ist gänzlich unparteiisch und ich bin auch unparteiisch. Und ganz parteilos muss ich auch sagen, ihr seid schuldig. Und im selben Sinne werde ich auch seiner Majestät, dem Kaiser, berichten. Ihr erzieht eure Kinder nicht gehörig. Jetzt erntet ihr die Früchte eurer Aufführung. Ihr verbreitet unter einer unzivilisierten Bevölkerung Ungehorsam und Auflehnung, auch gegen die Regierung. Aber die russische Volksmasse will dies nicht und richtet sich gegen euch selbst. Da seht ihr, wohin ihr es gebracht habt. Ist es denn nicht unerhört, dass Juden sich bewaffnen und das Militär beschießen, das sie selbst geschützt hat? Auf diese Weise werden wir nicht euch, sondern uns vor euch schützen müssen. Mir tun die getroffenen unschuldigen Opfer herzlich leid. Aber Sie selbst, meine Herren, sind daran schuld. Sie tragen die moralische Verantwortung für all das Geschehene vor Ihren Glaubensgenossen. Frankfurter Zeitung, Oktober 1903. Dostojewski. Der Jude verdient durch Vermittlergeschäfte, er handelt mit fremder Arbeit. Ein Kapital ist angesammelte Arbeit. Der Jude schlägt sein Kapital aus fremder Arbeit. Doch all das verändert bis jetzt noch nichts. Dafür erobern die reichen Juden immer mehr die Herrschaft über die Menschheit und streben immer eifriger, der Welt ihr Antlitz aufzudrücken und ihr Wesen zu verleihen. Spricht man über diese Eigenschaften der Juden, so sagen sie immer, auch unter ihnen gäbe es gute Menschen. Herrgott, handelt es sich hier etwa darum? Ich spreche doch in diesem Falle nicht von guten oder schlechten Menschen. Und gibt es unter den Letzteren nicht gleichfalls gute? War denn der verstorbene James Rothschild etwa ein schlechter Mensch? Ich spreche doch nur im Allgemeinen vom Judentum und von der jüdischen Idee, welche die ganze Welt ergreift anstelle des misslungenen Christentums. Dostojewski, Politische Schriften, München 1907. Wenn die Weltrevolution kommt, die vor der Tür steht, dann werden sich die Proletarier über Europa stürzen, alle Regierungssysteme und aller Reichtum werden zunichte. Nur die Juden werden oben aufkommen, sodass sogar der Zusammenbruch ihnen zugute kommt. Eins aber weiß ich bestimmt, nämlich, dass es in der ganzen Welt kein zweites Volk gibt, das so über sein Schicksal klagt, so ununterbrochen bei jedem Schritt und jedem Wort über seine Erniedrigung, sein Leiden, sein Märtyrertum jammert wie die Juden. Man könnte wirklich denken, dass sie nicht in Europa herrschen. Wenn sie es auch meinetwegen nur auf der Börse tun, so heißt das doch, die Politik, die inneren Angelegenheiten, die Moral der Staaten regieren. So habe ich doch vor kurzem erst in der Märznummer des Europäischen Boten die Nachricht gelesen, dass in Nordamerika, in den südlichen Staaten, die Juden sich sofort auf die befreiten Neger gestürzt haben und sie jetzt bereits ganz anders beherrschen, als es die Plantagenbesitzer taten. Die Juden haben überall, wo sie sich niedergelassen, das Volk noch mehr erniedrigt und verdorben, überall dort ist die Menschheit noch niedergebeugter. Man frage doch in unseren Grenzgebieten die eingeborene Bevölkerung, was die Juden treibt und was sie so viele Jahrhunderte getrieben hat. Man wird nur eine einzige Antwort erhalten: die Unbarmherzigkeit. Dostojewskis Werke, Verlag R. Pieper und Co.